Die südkoreanische Internetzeitung Zazu Shibo vom 2. Juli veröffentlichte einen Kommentar von Son Se-yong, Redaktionsmitglied der Internetzeitung der USA Koreaner Minzok Tongsin. Im Kommentar wurde hervorgehoben, in der passenden Zeit habe der Norden einen Vorschlag zur Veranstaltung eines großen gesamtnationalen Einheitstreffens gemacht. Die Bakune Regierung solle am großen gesamtnationalen Einheitstreffen teilnehmen und nicht mehr von der sogenannten Ehrlichkeit reden.